is feeling it. Denk je me? Je moet snel raus. Dan reis ik die balkontür op. En ik zet me hier met mijn Zeitung mitten in de Sonne rein. Lesen tue ich. Meistens denk ich mir gleich. Liebe Leute, was ist denn das schon wieder? Für eine Riesensauerei. Was da alles steht in der Zeitung, drin ja mei. Leute, das glaubt's mir nicht, ich glaub, ich bin. Da geht's allbei um ein Haufen Geld, Politik und so allerlei. Mord und Totschlag sind immer mittendrin dabei. Ich leg dann meine Zeitung weg und schau einfach so in die Sonne rein. Und schon wieder denk ich mir, kann das sein, dass das alles ist auf der Welt. Allbei dreht sich alles um Macht und Geld.